Sie hatten von Herrn Scheffelmeier die Nachricht bekommen, dass Sie vielleicht auch in Detmold zu diesem Treffen kommen könnten, wo so eine Gesprächsrunde stattgefunden ja, hatte. Herr Scheffelmeier, der hat mich angerufen, genau. Da ging es um das Arztrecht. Das war ein paar Tage vorher. Ja, und da hätten Sie vielleicht kommen können. Ja, aber ich habe mich hier aus dem Haus noch nicht rausgetraut. Es erzählen Sie nochmal, was dann passiert ist, was Sie eben gerade sagten. Ich hatte die ganzen Tage schon ein unruhiges Gefühl. Und gestern war ich kurz einkaufen, wollte Weihnachtsgeschenke kaufen. In so einem Billigladen, ne? Ein Euro-Laden, ne? Bin ich rausgekommen, standen zwei Polizeiautos da. Da waren die zu dritt. Einer war der Chef sogar von Blomberg. Jedenfalls hat er sich als solche ausgegeben. Ich habe mir auch die Namen notiert von denen. Ja, die wollten mich in die Gefahr bringen, ne? Warum? Es ging um einen wahren Kreditbetrug angeblich, aber das war ja eine Reklamation. Und da habe ich ja vor kurzem nochmal ans Gericht geschrieben, weil die einfach die Unterlagen unterdrückt haben. Die Akteneinsicht habe ich ja auch. Und da geht ja eindeutig draus hervor, dass ich eine Warenreklamation gehabt habe, ne? Und die haben davon eine Straftat gegen mich gemacht. Das liegt schon länger. Und zwar komischerweise parallel mit meinen Gesprächen mit dem LKA Düsseldorf und hier mit der Polizei Detmold, was die Oxycyanid-Geschichte betrifft. Mhm. Ganz merkwürdig. Man hat etwas Falsches gegen sie konstruiert. Richtig. Ganz genau. Ich habe natürlich ein Schiff gehabt ohne Ende, weil ich habe gedacht, mich sieht keiner mehr wieder, wenn die mich wegbringen. Und dann habe ich das so ein bisschen runtergespielt, so ein bisschen überspielt. Hab da so ein bisschen dann so auf spaßig gemacht. Bin ganz ruhig geblieben, hab mich zusammengerissen. Die waren eigentlich auch ganz nett, haben mich eigentlich auch ganz gut behandelt, kann ich nicht sagen. Ja, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass sie jetzt 300 Euro zahlen. Ich sag, von Hartz IV kann ich das nicht zahlen. Und das tue ich auch nicht, weil sonst mache ich mich strafbar wegen Korruption. So. Und dann sagten die, ja, ihre Angehörigen, können wir mit denen da irgendwie Kontakt aufnehmen? Ich sagte, habe ich die Telefonnummer nicht von, ja, meine Tochter arbeitet da und da. Und dann haben die meine Tochter angerufen und die hat wohl meinen Ex-Mann angerufen. Und dann sagte mir die Polizei eben halt, ja, also die haben sich bemüht, dass sie die Nummer da rauskriegen von der Arbeit, weil die hatte ich auch nicht im Kopf. Ne? Und dann haben die mich zur Polizeiwache Detmold gebracht. Das war so gegen 11.35 Uhr. Ich weiß das noch, weil nämlich das Datum, die Uhrzeit stand auf dem Kassenzettel drauf, wo ich bezahlt habe, ne? So ein paar Sachen. Als ich herauskam, standen die da, ja. Also 11.36 Uhr war praktisch die Festnahme. Ja. Auf jeden Fall habe ich, ich wollte vorher erstmal noch, hier ist nicht, ne? Und vorher den Haftbefehl und sowas, alle hat kein Richter unterschrieben, nehme ich mir nichts von an, habe ich dann noch gesagt. Hab mich ja dann erst umgedreht, wollte dann zu meinem Auto gehen, ne? Ganz normal, ganz ruhig. Das machen wir jetzt besser nicht, sagt der eine da, ja. Und haben sie mir gesagt, ich soll jetzt einsteigen und die nehmen mich jetzt mit, ne? Ja, zur JVA, ne? Mhm. Klamotten und so sollte ich im Wagen lassen, durfte nur meine Handtasche mitnehmen. Ja, und von unterwegs haben. Und dann hat er mir das unter die Nase gehalten und dann habe ich gesagt, da ist ja wieder keine Richterunterschrift drunter. Und er hat das Original in der Hand gehabt, der Polizeibeamte, der neben mir saß, und das habe ich mir genauer angeguckt, da war auch keine Unterschrift vom Richter. Die machen jetzt Trick 17. Das stellt auch nicht mehr der Richter auf. Diese Richtertätigkeiten übernehmen praktisch die Rechts, wie heißen sie? Rechtspfleger. Die Rechtspfleger dürfen das normalerweise aber auch nicht ausstellen mit ihrer Unterschrift, wenn der Haftbefehl nicht vom Richter unterschrieben ist, dann machen die sich strafbar. Hab ich denen auch alles gesagt, hier Bereinigungsgesetze und so weiter, ne? Naja gut, unterwegs haben sie dann eben halt versucht, meine Familienangehörigen zu erwischen. Wenn jetzt einer für mich eben halt die 300 Euro zahlt, käme ich wieder frei. Ja. Naja gut, dann kam mein Ex-Mann angedackelt, der wollte aber nicht mit mir sprechen. Wir waren auch getrennt voneinander, also ich konnte nicht mit dem direkt reden. Und dann habe ich dem Polizeibeamten noch gesagt, ich fordere Sie auf, dass Sie meinen Ex-Mann sagen, der soll das unter Vorbehalt zahlen. Haben sie natürlich nicht gemacht. Ja. Jedenfalls hat mir mein Ex-Mann dann eben halt die Quittung gegeben. Ich bin dann zu meinem Sohn gefahren, der kam dann rüber und fragte dann genau, was los ist und so. Ja, meine Familienangehörigen natürlich voll in Panik, hör jetzt endlich auf, um dich zu wehren, du verlierst sowieso gegen die, das siehst du ja, und du reitest uns auch da auch mit rein, und da habe ich mir gedacht, ich ziehe das jetzt gerade erst durch, weil diese Geschichte ist eine vollendete Straftat, aber nicht gegen mich, sondern gegen die, die das veranlasst haben. Jedenfalls die Polizeibeamten wollten mir nicht sagen, wer der Auftraggeber war. Ich sage, ich kann mir das schon denken, habe ich dann nur noch gesagt. Ich sage, das passt wunderbar alles zusammen. Ich sage, ich habe die Unterlagen hier wegen der Oxycyanid-Geschichte, das fällt genau in diese Zeit. Ich sage, ist ein Spitzbube, wer Böses dabei denkt, ne? Und ich habe gesagt, da kommt noch einer hinterher, und ich habe denen auch gesagt, ob sie auch wissen, dass die sich jetzt strafbar gemacht haben. Ob die überhaupt den genauen Vorgang kennen und ob die Unterlagen kennen. Da sagt der eine Polizeibeamte, nö. Also die werden da gar nicht drüber informiert. Die kriegen einfach nur eine Order, jemanden einzukassieren und gut ist, ne? Wie war das denn gewesen? Man hatte sie ins Auto gebeten, sie sind ins Polizeiauto gestiegen. Ja. Und dann? Ja, mit zwei Autos und der eine Wagen, also die haben den einen Polizeiwagen da stehen gelassen und mit drei Mann sind die in den anderen eingestiegen. Und man hat sie aber nicht in die JVA gebracht? Nee, haben die nicht. Die haben mich erst zur Polizeiwache nach Detmold gebracht. Und auf dem Weg dahin haben die dann versucht, meine Familienangehörigen zu erreichen, dass mich praktisch einer auslöst. Ja, also man kann sagen, zu erpressen. Ja, richtig. Mit Waffengewalt, die hatten ja Waffen um, ne? Die haben mich ja daran auch gehindert, in mein Auto einzusteigen, ne? Mhm. Nochmal, halt, am Anfang waren Sie wegen einer Warenreklamation? Ja, das war eine Warenreklamation wegen Druckertinte. Und das ist Druckerparadies, die Firma. Aha. Und ich habe da Zeugen gehabt und die wissen und die können das auch bestätigen, dass ich ungefähr 5 Blätter gedruckt habe und dann gab die Tinte ihren Geist auf. Dann habe ich erst gedacht, mein Drucker ist kaputt. Dann habe ich mir einen neuen geholt. Dazwischen waren aber so ein paar Wochen Zeit. Das war die Zeit, wo meine Mutter im Krankenhaus war, ne? Wegen einer gefährlichen Erkrankung. Die hatte sich da irgendwas weggeholt, eine Infektion oder was. Und meine älteste Tochter war auch gleichzeitig im Krankenhaus wegen Verdacht auf MS, also Multiple Sklerose, ne? Da war ich ja sowieso daneben. Naja gut, bevor ich mich dann wieder um die Sache kümmern konnte, habe ich dann den Lieferanten angeschrieben, dass die Druckerpatronen nicht in Ordnung sind. Wie er sich das denn gedacht hätte. Dann kam aber keine Antwort mehr. Stattdessen kam auf einmal ein Schreiben vom Inkasso-Institut. Da sollte ich die dreifache Summe zahlen. Dann habe ich sie da erstmal frisch gemacht, die Brüder. Habe erstmal gesagt, hier, das ist Abzug hoch 3, das ist Korruption hoch 3. Ich sage, sie dürfen nur die Gebühren nehmen, die ein Rechtsanwalt auch verlangen würde. Die Faustregel sind nämlich bei 200 Euro, irgendwas bei 25 Euro. Das weiß ich. Das habe ich mir mal ausgedruckt, diese Sachen. Ne? Und die Inkasso-Institute wollen ja meistens das Dreifache haben, weil die wollen ja alle kräftig mitverdienen. Die schießen ja wie Pilze auf den Boden, die Dinger, die Brüder. Hatten Sie die Druckertinte zurückgeschickt? Nein, die habe ich hier behalten. Weil ich hab die Zeugen angegeben beim Gericht und die haben sich nicht drum gekümmert. Meine Zeugen sind nicht gefragt worden. Sie waren bei Gericht wegen der Druckertinte? Nein, ich habe das bei Gericht angegeben und dann habe ich die Akteneinsicht bekommen und da stand das, und jetzt kommt der Hammer, ne? Das ist jetzt überhaupt der Klops. Ich habe die Akteneinsicht bekommen und da drin stand, dass die Strafanzeige gegen mich außerhalb der Frist war. Die Frist war abgelaufen. Im Klartext heißt das, die Justiz in Detmold hätte die Sache gar nicht annehmen dürfen. Die hätten das Verfahren einstellen müssen. Die haben dich jetzt auch strafbar gemacht. Ja, und die Polizeibeamten haben mir dann auch noch was ganz Interessantes mitgeteilt. Die könnten nicht anders, sie hätten Druck von oben bekommen. Was immer das auch heißt. Nochmal deutlich, was hat man ihnen denn gesagt? Ich habe die gefragt, wer denn ihr Auftraggeber ist. Dürfen wir ihnen nicht sagen, aber wir haben Druck von oben bekommen, sagte einer. Und jetzt kommt's ja auch noch, ne? Also der eine Polizeibeamte in Detmold, der wo das aufgenommen hat wegen der Oxycyanid-Geschichte, der hat wohl erstmal so ein bisschen rumgeforscht und dann hieß es von meinem letzten Rechtsanwalt, der hätte wohl gesagt, das wäre im Trinkwasser drin gewesen, was natürlich total gelogen war, weil da habe ich nämlich Blei im Wasser gehabt, im Haushaltswasser, im Trinkwasser von der Wohnung. Das ist auch vor Gericht gegangen, da habe ich das Ding nämlich auch gewonnen. Also hat dieser Rechtsanwalt, der hat total gelogen. Und dann habe ich diesen Polizeibeamten, der den Fall bearbeitet hat, den habe ich gar nicht mehr erreichen können, wo ich bei der Polizei angerufen habe. Und da haben die gesagt, nee, der ist total legier und wir wissen auch nicht, ob der überhaupt wiederkommt. Weil der war nämlich so nett und hat mir das Fax nochmal rübergeschickt, damit ich nochmal einen Beweis in der Hand hatte, ne? So. Und dann habe ich mal in meinen Unterlagen nochmal nachgeforscht. Es gibt sogar ein Aktenzeichen darüber beim LKA in München. Und es gibt ein Aktenzeichen über die Geschichte beim BKA. Und jetzt, das macht die Sache jetzt interessant. Weil es ist, geht eindeutig daraus hervor, dass das mit allen Mitteln vertuscht werden soll. Es wird ja nicht bearbeitet. Und der Polizeibeamte hat das ja auch zur Staatsanwaltschaft nach Detmold geschickt. Da gehört das gar nicht hin, weil das hätte zur Staatsanwaltschaft Traunstein gemusst, weil da ist die Sache ja passiert mit dem Gift und nicht in Detmold. Und von der Staatsanwaltschaft aus ging da auch diese falsche Anschuldigung. Da brauche ich nur 2 und 2 zusammenzählen. Aha. Also die Beweislage ist eindeutig. Die ist. Und dann haben die mir auch noch gesteckt. Ja, ich werde beobachtet. Ich sag, können Sie ruhig machen, ich habe nichts zu verbergen. Und ich sag, die besonderen Beweismittel, die habe ich so gut versteckt, die findet keiner. Und wenn bei mir die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt wird, die sind bei mir nicht, habe ich da gesagt. Weil da habe ich nämlich Sicherheiten getroffen, da habe ich Vorkehrungen getroffen. Habe ich ja wirklich, ne? Ja, die wissen auch, dass ich erst morgens ins Bett gehe, dass ich die ganze Nacht wach bin. Ich bin morgen Richtung Bahntrupp und Lemgo unterwegs. Was? Ich habe gesagt, ich bin morgen Richtung Bahntrupp und Lemgo unterwegs. Ja. Muss dort Möbel abliefern. Mhm. Sie sind aus Lemgo? Nee, Lemgo, das ist ja wieder eine ganze Ecke weiter weg. Sie sind bei Hornbad Meinberg? Einmal Meinberg und dann muss man erst Richtung Bad Salzuflen fahren. Das ist eine ganz schöne Ecke. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob man auch anders fahren kann hier, ne? Dass man irgendwelche Umgehungsstraßen oder Ostwestfalenstraße, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. So gut kenne ich mich hier auch nicht aus. Also, Ihre Verwandten haben dann die 300 Euro bezahlt? Ja. Aus Angst, dass sie weiterhin in Geiselhaft bleiben? Richtig. Das ist Nötigung, hoch 3. Ja, es heißt ja Geiselnahme und Erpressung. Ja, natürlich. Übrigens eine Freiheitsberaubung. Wissen Sie auch, wie lange die dauert? Das hat mal ein ganz berühmter Richter gesagt. Ich weiß aber nicht mehr den Namen von dem. Ich habe das irgendwo aufgefangen. Eine Freiheitsberaubung, die fängt dann an, und zwar für die Zeit, die man braucht, um das Vaterunter runter zu beten. Dann fängt die Freiheitsberaubung an und die hat bei mir eine gute Stunde gedauert. Mhm. Aber für mich ist der Weg jetzt frei, um einen Strafantrag zu stellen, und zwar in Den Haag. Sie sollten eine Leistungsverfügung einreichen. Dass Sie das, was ist das denn? Das Geld zurückbekommen. Man hat es Ihnen ja räuberisch abgenommen. Naja, aber ich kann mich da ja praktisch wegen dem Geld auch nicht wehren. Das hat ja mein Ex-Mann bezahlt. Ja, aber der sollte er es machen. Oder will er das gar nicht? Der traut sich nicht. Der traut sich nicht. Ja, dann machen Sie die Strafanzeige. Ich mache keine Anzeige, ich mache einen Strafantrag, weil das eine falsche Anschuldigung ist. Ja, ich habe ja die Unterlagen. Alles Machbare. Das haben die extra gemacht, um mir wieder eins auszuwischen. Und jetzt ist also der Ofen auf. Dann habe ich mich ganz furchtbar mit diesem komischen Verein gestern in der Wolle gehabt, hier im deutschesreich.com. Jetzt schimpfen die sich amtierende Reichsregierung. Da kann ich nur noch lachen, aber echt. Also, die Typen da, ne? Das wird mir immer suspekter mit dem Verein. Da habe ich mich schon distanziert, aber total. Wie heißt denn der Vorstand dort? Wer ist das genau? Ebel. Da war doch die Geschichte mit der Tietz, wo die angeblich Richterin war. Ja. So, Und dann wurde mir nämlich gesagt, sie hat gar keine Bestallung gehabt. Könnt ihr auch bei Sirius Netzwerk nachlesen oder beim Deutschen Amt für Menschenrechte. Da sollte die nämlich ihre Bestallungsurkunde vorlegen. Ich weiß es aber aus erster Hand, dass die keine Bestallung hatte. Die hat der Ebel als Richterin benannt. Der hat aber keine Vollmacht von den Alliierten gehabt. Das war ein Fake. Wissen Sie, was das für ein Verein ist? Ich sag's Ihnen. Wenn die da 4,5 Millionen Ausweise verkauft haben, bis jetzt, ja, und ein Ausweis kostet 50 Euro, dann können Sie sich bei 4,5 Millionen ungefähr vorstellen, was die schon kassiert haben an Geldern. Und jetzt sollen sie angeblich bettelarm sein, weil sie den Kaleter rausgeschmissen haben und der Kaleter hatte die Finanzen inne. Und der Kaleter hat eine Firma in Polen und der wohnt auch da. Also diese Ausweise da herzustellen ist ein Klacks, ne? Kostet vielleicht, was weiß ich, 3-4 Euro oder was. Das ist mir alles suspekt. Und dann hätten sie die Tietz verhaftet, die Tietz ist untergetaucht. Irgendwie, weil von der, die Telefonnummer existiert nicht mehr und ans Handy geht sie nicht dran. Ja. Und angeblich haben sie auch die Frau Zimmermann einkassiert. Die sitzt schon seit 2 Monaten im Bau. Jetzt hat aber irgendeiner bei dem Honigmann gesagt, die wären nach 2 Tagen schon wieder draußen gewesen. Was da jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß aber nur, dass es 40 KRRs gibt. Jetzt möchte ich mal wissen, wie sind Sie auf diese Millionenzahl der verkauften Ausweise gekommen? Das hat mir die andere Richterin erzählt, wo sie schon mal angerufen haben. Ja, wer denn genau? Die Peggy Traber. Ach, Traber? Ja. Und die hat von Millionen verkauften Ausweisen. 4,5 Millionen, ja. Nochmal, wie viel? 4,5 Millionen. Verkaufte Ausweise, Stück, ja. 50 Euro. Ah, 50 Euro. Nur die Personalausweise, ne? Da kommen ja noch andere auch noch zu. Führerscheine und hier diese ganzen Kurse als Reichssachverständiger, die man ja dann natürlich mit 300 Euro auch noch bezahlen muss, ne? Und da gibt's mehrere Vereine von. So, und da sind auch welche bei. Die leugnen den Holocaust. Das stimmt alle gar nicht, das ist alles gelogen und die Bilder sind gestellt und hast du nicht gesehen und was weiß ich nicht nur alles, was die sich da herkriegen. Und die waren jetzt angeblich erst beim BND, jetzt ist plötzlich die Frau Tietz beim BND, also die kriegen sich da Sachen her oder so. Nee. Also ich habe mich gestern mit dieser Peggy Schaber so sehr in der Wolle gehabt, weil die sagt mir immer, was ich zu tun und zu lassen habe, ne? Das wüsste ich aber. Und dann habe ich denen so viel Infomaterial auch schon mal zugeschickt und so. Und dann wollten die mir Druckertinte bezahlen, haben die aber nicht gemacht. Also die versprechen auch viel und halt nichts. Und die sind jetzt gerade im Aufbruch, weil die wollen nämlich umziehen, Richtung Thüringen. Hatten Sie mal Kontakt zu dieser Familie Hase gehabt? Ja, das ist doch der, mit dem sie zusammen ist. Ach ja. Carlo Hase. Genau. Ja, genau der. Die waren doch früher da bei dieser Hochseiltruppe. Und angeblich soll er ja 100.000 Euro Schulden haben, weiß ich nicht. Das war doch sowieso suspekt. Der Kontakt kam doch da über diese Häuselmeier zustande und Häuselmeier Tietz und von Tietz nach Frau Traber. Hat er mal die Häuselmeier angerufen? Nee, ihre Telefonnummer gibt's auch nicht mehr. Denn dann ruft die nur über das Handy an. Finde ich auch komisch. Ich habe irgendwie so eher den Eindruck, als wenn die sich alle absetzen irgendwie. Die verteilen die Beute unter sich und dann setzen die sich ab. Das habe ich im Gefühl. Amtierende Reichsregierung. Dann wäre die Merkel ja gar nicht mehr an der Macht. So ein Quatsch auch. Wer fällt denn auf so einen Blödsinn rein? Ja, und erst waren die Amis zuständig und das wird alles nach Washington DC geschickt. So, und die Amis sind jetzt plötzlich nicht mehr zuständig, jetzt wollen sie es alle nach Russen schicken. Also ehrlich, wer sonst Schwachsinn glaubt, ne, der ist selber schuld. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist so. Ich traue dir nicht mehr viel über den Weg, diesem Verein. Nix mehr. Die halten auch nichts, was sie da versprechen. Ich soll das nicht zum Gericht schicken, die regeln das schon und bla bla bla. Und komischerweise, wo die Tietz immer die ganzen Unterlagen hatte, ne? Da war dann plötzlich keine Richterin mehr. Aber die Unterlagen habe ich mir noch gesichert. Die habe ich mir noch aus dem Internet gezogen. Wo die das ins Internet reingesetzt hat, hier vom 20.01. war das. 20.01. war das. Das ist ja schon fast ein Jahr wieder her, ne? Wo sie da eben halt da ins Internet da das Ding da losgeschossen hat, dass sie da jetzt eben halt hier die Richter und wie heißen die, Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher verhaften lässt. Und plötzlich war da gar nichts mehr von Wahl, hat man nichts mehr von gehört. Ist auch wirklich suspekt, das Ganze. Nee, nee. Und alle außer ehemaligen DDR. Alle durch die Bank. Und denen traue ich sowieso nicht über den Weg. Und das läuft da schon 27 Jahre. Und ich habe da im Internet auch so einige Sachen gefunden, wo das also heftig kritisiert wird. Angeblich existieren da 17 Richter. Und wieso sind die Richter dann eben halt nicht für das Volk zuständig? Warum treten die gar nicht in Erscheinung, ne? Da gibt's nämlich noch einen, der heißt nämlich Holger Kreiner. Der hat mir hoch und heilig gesagt, ja, er hat einen Stempel und er hat ein Siegel und er ist Richter und dann hat er sich als Reichssachverständiger entpuppt, ne? Da habe ich ihm sofort das... Und dann schrieb er noch hier wegen dem Vertrag, ich dürfte das nicht woanders hinschicken, die Unterlagen, und auch nicht zum anderen Gericht und ich dürfte damit keinen Kontakt aufnehmen. Da haben bei mir natürlich sämtliche Alarmglocken geläutet und habe ich dem das Mandat wieder entzogen. Also schon ein bisschen komisch, das Ganze. Und Sie waren zu dem Treffen nach Detmold nicht gekommen, weil Sie? Weil ich Angst hatte, dass die mich hier unterwegs rasieren. Aber Sie hatten doch schon bezahlt. Was? Es war doch schon bezahlt worden. Nein, das mit dem Treffen da beim Gericht, das war doch davor. Mhm. Das war doch davor. Und das mit der Festnahme, das war doch erst gestern. Gestern war das. Gegen 11:30. Und wovor hatten Sie Angst, zu diesem Gerichtstermin zu kommen? Zu diesem Treffen mit dem Vortrag über Arztrecht? Ja, dann, dass da jemand ist und mich da mitnimmt oder festnimmt oder was. Da hatte ich ja schon Angst. Aber warum hatten Sie Angst vor solchen Dingen? Ja. Sie hatten doch gar nicht gewusst, dass jemand kommen könnte und Sie mitnimmt. Na ja, wohl, wenn die Polizei mir eben halt jetzt schon steckt, dass ich hier beobachtet werde und dass die wissen, was ich mache und ja, dass ich erst morgens ins Bett gehe und sowas alles, dann werde ich wahrscheinlich abgehört. Dann wird mein Internet gefilzt und was ich nicht nur alles. Weil mein Internet nämlich auch eine Zeit lang am Rumspinnen war, besonders die letzten Tage. Komischerweise ist es jetzt wieder gut. Jetzt möchte ich wissen, ob bei dieser Tintenangelegenheit, wo man diese 300 Euro von Ihnen wollte, ob es da ein Gerichtsverfahren zu gab. Nein, das hat mich die Polizei auch gefragt. Es gab kein Gerichtsverfahren, es gab keine Verhandlung. Aber es war eine Strafsache gegen Sie, weil... Und, ach folgendes, diese Strafsache war ja... eigentlich nicht rechtlich, weil ja die Strafanzeige zu spät kam. Aber für diese Strafsache hatte man sie da einkassiert. Richtig. Das ist der Skandal. Ja, ganz genau. Und komischerweise sagen die jetzt plötzlich, ne, das wäre ganz gut, wenn ich denen mal die Unterlagen schicken würde. Ja, was wollen die denn dagegen machen? Wie heißen die Polizisten? Die habe ich mir notiert. Der eine war schon mal am 23. Juli hier, wo ich den Polizeibeamten gesagt habe, da nehme ich mir nichts von an. Da war es eine andere Sache. Wie heißen die Polizisten? Da ging es da um die Ordnungswidrigkeit. Wie heißen die Polizisten? Moment. Einer heißt Peter Werner. Wird zusammengeschrieben, ist sein Nachname. Peter Werner heißt der. Was? Und das ist ein Polizeibeamter hier aus Detmold, aus Hornbad Meilenberg. Mhm. Moment, die anderen beiden, ich habe sie mir aufgeschrieben. Der eine heißt, glaube ich, Bürre mit Y. Moment, ich hab's gleich. Püde. Also PY, PY-D-E. Und das wäre wohl der Polizeichef in Blomberg, haben mir die anderen beiden gesagt. PY-D-D-E. PY, Doppel-D und E hin. Und der andere heißt Peter Werner. Peter Meier, zusammengeschrieben. Peter Meier. Das ist sein Nachname, Peter Meier. Mhm. Und der dritte heißt Hartmann. Peter ist Polizei Blomberg, Hartmann ist auch Polizei Blomberg und Peter Meier ist Bad Meinberg. Und der Petermeier war bei mir schon mal am 23.07., wo die mich auch gezwungen haben, hier wegen Ordnungswidrigkeit was zu zahlen. Und dann sollte ich denen das nachweisen, dass ich das bezahlt habe, sonst kämen sie in 8 Tagen wieder. Und dann habe ich auf den Überweisungsträger draufgeschrieben, das war irgendwas mit 30 Euro oder was, ne? Es waren 2 Belege, so 2 getrennte Summen. Da habe ich draufgeschrieben, unter Vorbehalt, wegen Androhung von Folter mit Waffengewalt, habe ich draufgeschrieben. Habe ich genauso draufgeschrieben. Vor allen Dingen, die Justiz dreht sich das so gerne so hin, wie die das gerne hätten, ne? Und ich habe rausgekriegt, dass diese Richterin, die das in Arbeit hatte, ganz viele Richter, die also in mehreren Sachen drin verstrickt sind, sind gar keine Richter. Das sind Assessoren. Ein Assessor ist nämlich jemand, der noch kein Richter ist oder Richterin. Und solche Richter und Richterinnen, wenn die in den Geschäftsverteilungsplänen als Richter draufstehen, sind die gesamten Geschäftsverteilungspläne nichtig. Und dann kommt noch was hinzu. Solche Richter, die nur Richter auf Probe sind, Rechtsassessoren, die dürfen überhaupt keine Verhandlung alleine leiten. Die dürfen nicht als Richter einzeln auftreten im Alleingang. Das Ganze ist nämlich dann nichtig. Und damit kriegt ihr jetzt eine Karre, weil ich habe das Handbuch der Justiz von 2010, 2011 über den Umweg, wie sich das gehört, ne? Über den normalen Weg kommt man da ja nicht dran. Und da stehen alle schön drin, die ganzen Namen, aufgelistet mit Geburtsdatum und wo die zuzuordnen sind. Und die eine Richterin, die sich Richterin schimpft, eine Frau Laura Linke, die ist schon vorher aktiv geworden in meiner Sache wegen der Wohnungsgeschichte, wo die noch gar keine Richterin war. Die war überhaupt noch keine Richterin. Das war die erst am 1.5. Und am 20.04. hat die mich hier zur Schnecke gemacht. Stand natürlich auch wieder keine Unterschrift drunter, ne? Und es ist nichtig, wenn man als Prozesspartei Unterlagen bekommt. Haben Sie dieses Handbuch der Justiz in Buchform oder digital? Bitte? Was nochmal? Nochmal. Haben Sie dieses Handbuch der Justiz in Buchform oder digital, habe ich gefragt. Ja, ich habe das hier übers Internet. Ich habe gefragt, ob Sie es als Buchform oder digital haben. Was heißt digital? Ja, PDF oder Text. Ja, PDF-Text. Ja. Schicken Sie es an meine E-Mail-Adresse. Ich brauche es. Eigene Sache. Das können Sie sich runterladen. Ich sage Ihnen die Adresse. Oder so, per E-Mail, geht das? Moment. Ich sage Ihnen das mal. Das kriegen Sie über Google Schweiz. Sie müssen auf Google Schweiz gehen. Und dann geben Sie ein http://wmepes://e/e/p/e/s.ch. Dann kommt wieder ein Schrägstrich, dann kommt ein kleines PDF. Dann kommt wieder ein Schrägstrich, dann kommt Handbuch-unten/justiz.pdf und dann haben sie es. Aber sie müssen über Google Schweiz gehen. Ja. Und dann haben sie sofort drauf. Das dauert natürlich, bis der das runtergeladen hat, ne? Weil das sind 418 Seiten. Und das ist Gold wert. Ich habe heute den ganzen Tag dafür gebraucht. Ich habe mir extra nochmal Druckertinte geholt, weil meine alle war. Die kam erst heute Nachmittag. Ich habe mir alle 418 Seiten oder 417 Seiten ausgedruckt. Muss das Handbuch groß oder klein geschrieben werden? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich müssten da eigentlich so kriegen. Nee, Handbuch, ein großes Haar und der Justiz auch ein großes Haar, so wie ich das hier aufgeschrieben habe. Ich habe mir das extra nochmal notiert. Aber es hat jemand versucht, den in meinen Computer reinzuwischen. Ne? Ich hatte mir das nämlich schon mal gedownload und dann eben halt gespeichert und da erschien kein Text. Und deswegen habe ich das heute nochmal hingekriegt. Über Umwege natürlich, ne? Und das ist echt gut, das Buch. Da stehen auch unten im Anhang stehen die ganzen Namen von den Richtern und Staatsanwälten. Alle mit Buchstaben schön sortiert nach dem Alphabet und dann steht dahinter die Abkürzung, zu welcher Justiz sie gehören. Und dann auch mal nur gucken. Ich hab's schon gefunden, es wird jetzt gerade geladen. Das ist echt super, weil das 2012, das ist schweineteuer, das kann ich mir nicht leisten, das kostet 84 Euro. Ich hatte auch kürzlich was Umfangreiches rund gesendet. Haben Sie von mir E-Mails bekommen? Ja, ich hab so einige bekommen. Da war doch die ganze ICD-10 und die ganze DSM mit drin. Mhm. ICD, also im Ganzen, das ganze Buch. Was? Die ganzen Gesetze, die sich hier zusammenbasteln, ne, die sind alle nichtig. Die sind alle nichtig, weil da gehören Celex-Nummern zu. Und das kann man nicht als richtig fertiges Gesetz anerkennen. Das sind alle Scheingesetze, was die hier fabrizieren. Die biegen sich das Recht sowieso gerade so hin, das haben wollen. Hängt eventuell auch mit diesem ESM da zusammen, ne? Dass das Volk hier ausgebeutet wird, aber es geht ja schon eine ganze Zeit so. Das ist ja nicht erst seit gestern. Mhm. Ob die Order von oben kriegen, das Volk hier irgendwie auszubeuten, mit irgendwelchen erfundenen Geschichten, keine Ahnung. Aber immer, ja, aber Sie hatten ja eben gesagt, viele kommen aus der DDR und da gibt es einige Dinge, die ich auch herausgefunden habe, dass. In einem Fall ging es um Kinderklau, die Richterin und die Gutachterin und eine, ich weiß nicht, eine dritte Person, alle drei, die haben strafbar eine Familie Kinder weggenommen und alle kamen aus der DDR und aus und von der gleichen Schule. Ja. Es gibt über 80 Leute von der DDR, ehemalige Beamte oder Richter, die auch ganz schwere Strafen für irgendwelche kleinen Sachen verhängt haben, die nie belangt worden sind, und hier genauso weitermachen wie bisher. Und die Justiz ist auch nicht entnazifiziert worden. Die machen ja auch weiter, und zwar mit Nazi-Gesetzen. Die Bereinigungsgesetze sind ja genau dafür da, endlich mal hier Ordnung zu schaffen. Und die Gesetze, die der Hitler eliminiert hat, die sind nichtig. Die dürfen die nicht anwenden, sie tun es aber trotzdem. Also wenn die hier von wegen hier die NPD verbieten sollen, dann sollen die ja erstmal die Justiz verbieten, weil da sitzen die Schweine. Genau da sitzen diese Schweine drin. Diese Nazis. Die Schlimmer. Genau da. Die Schlimmeren. Ja, die Schlimmeren. Und dann Deckmantel. Schlimmer als Scientology, NPD. Ja, richtig. Oder wie sie alle heißen. Ein krimineller Haufen, das ist eine Bildung einer kriminellen Bande. Eine Bildung einer kriminellen Bande bildet sich dann, wenn es mehr als drei Personen sind. Also ab drei Personen gilt das als kriminelle Vereinigung. Ja, nicht nur dann. Es muss auch die Eigendynamik da sein, dass die der Gruppierung sich ihre Mitarbeiter wieder austauschen und wechseln kann. Na ja, klar. Und auch vergrößert. Das ist der Unterschied bei der kriminellen Vereinigung. Also die wuchern, ja? Ja, der Peter Kleben kommt ja vom Landgericht Hamm. Der kommt ja von Hamm. Von dem habe ich das Geburtsdatum natürlich auch. Da steht nämlich alles im Handbuch drin. Kleben Peter. Zack, mit C habe ich alles da. Die werden sich wundern, weil die kriegen nämlich das Ding auf. Da stehen nämlich die Geburtsdaten von denen drin. Und dann kriegen die nämlich erstmal Muffensaufen, woher ich die Geburtsdaten weiß. Ich habe zu der Polizei auch gesagt, also ich hab denen keine Angst gezeigt. Ich habe denen ein paar Paragraphen runtergerattert, wieso und warum die sich strafbar machen, wegen Beihilfe zu einer vorgetäuschten Straftat. Ich sage, und da gibt es dann eben halt, ist klar, dass ich mir das nicht gefallen, das hab ich da gesagt. Die hätten ja jetzt auch irgendwie Gewalt anwenden können, ne? Mir irgendwie drohen, haben die aber nicht. Die sind selber daran interessiert, dass ich denen die Beweise sticke und da bin ich ja baff. Das finde ich ja komisch. Da kümmern sich doch wohl vorher drum, oder? Das heißt, die kriegen einfach einen Auftrag, egal ob das falsch oder richtig ist, und dann legen die los, oder wie? Toll. Das ist ja schon heftig. Sind sie noch da? Mhm. Ja, weil mein Akku gleich leer ist, das piepst nämlich schon. Ich meine, wenn ich als Polizeibeamter, muss ich mir doch vorher die Unterlagen angucken, oder nicht? Normal schon. Das sind alles Bürschchen, da braucht man nicht groß auf Ja, das sind Vernunft pochen. Handlanger, die machen die Drecksarbeit. Die haben mir aber schon bestätigt, dass es bei denen selber brodelt, weil die nämlich auch schon auf 180 sind, ne? Also im Untergrund brodelt es bei der Polizei auch. Ich habe denen das nämlich gesagt, was ich weiß, ne? Dass nämlich die Polizei auch schon auf der Straße geht zum Demonstrieren. Ja, was Dass heißt sie denn, denen dass die es. Gehälter Ja. zusammenstreichen, dass sie denen das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld zusammenstreichen. Ich sage, und den Richtern und Staatsanwälten, denen geht es genauso, weil die beschweren sich nämlich in der Richterszeitung. Da sagt der eine zu mir, die wissen aber viel. Was haben sie denn gelernt? Da habe ich gesagt, ja, erster Beruf war Dekrateurin, der zweite war Altenpflegerin mit Schwerpunkt Rechtspflege. Das hatte ich als Prüfungsfach. Das habe ich extra noch betont, ne? Geben Sie mir doch mal den Zivilparagraphen, der für die Richter unterschrift. Ich sage ja, das ist der Paragraph 317.1. Und der besagt, dass man ein Urteil und ein Protokoll als Prozesspartei, die ich ja praktisch dann bin, ne, oder mein Rechtsanwalt, wenn der mich vertritt, die Prozesspartei muss diese Dokumente mit Richterunterschrift haben. Da gibt es kein anderes Tun. So, und das kommt alles immer ohne. Das ist von Anfang an nichtig. Die machen sich strafbar. Und wenn sich die Rechtspfleger oder Justizangestellte als Richter aufgeben oder Richterämter ausführen oder was, dann kommt noch dazu, dass die Gerichtsvollzieher keine Beamten mehr sind. Da sind ganz viele Paragraphen weggefallen. Das habe ich mir vor kurzem runtergeladen. Das ist auch ganz interessant. Wenn man das mit der GVO nennt man das, abgekürzt. GVO. Gerichtsvollzieherordnung. Das Ja, müsste ich mal angucken im Internet. es gibt da mehrere Bezeichnungen. Die alte und die neue. Die alte war von 2003 und die neue war von jetzt von 12. Was da alles weggefallen ist. Die sind örtlich gar nicht zuständig. Und wenn die örtlich gar nicht zuständig sind, dann sind die ganzen Paragraphen, die dahinter hängen, auch nichtig. Weil die anderen Paragraphen greifen. Wenn der und der Paragraph wegfällt, ne? Dann sind die anderen Paragraphen automatisch auch nichtig. Da muss man sich das nämlich angucken, miteinander vergleichen, wie die Paragraphen hießen und wie die vorher inhaltlich aussehen. Und dann kommt man denen nämlich auf die Schliche. Hier läuft ein Ja. ganz riesengroßer Betrug. Und ich bin ja mal gespannt, wann das Volk endlich mal wach wird und aufsteht. Folgendes, jetzt habe ich hier in diesem Buch nachgesehen, habe auch zum Beispiel die Richterin Kirsten Reichmann gefunden und da steht daneben 299. Was heißt die Zahl? Das ist die Seitenzahl, müssen runterscrollen. Aber ganz langsam, weil das geht schon zu schnell. Wir müssen mit dem Balken ganz langsam fahren. Ja, heißt das Seite 299 oder was heißt das? Ja, das muss 299 heißen, wo die dann erscheint. Da muss aber noch irgendwie ein Buchstabe davor stehen. Meistens stehen da Buchstaben vor, wenn Ja, die NW. richtig hören. Ich habe die eine auch wieder gefunden, hier, die bei mir die Scheiße da verbockt hat mit der Toilettengeschichte. Eine Staatsanwältin, Frau Stadler, die ist jetzt Präsidentin in Bamberg beim Gericht. Das hat mir auch schon mal eine Journalistin gesagt. Die habe ich auch wieder gefunden, die ist 49 geboren. Da stehen alle drin mit Geburtsdaten. Und was glauben Sie, was passiert, wenn die einen Strafantrag stellen und da richtig schön brav alles reinschreiben und die alle auflisten? Aber wie die Verbrecher auflisten, genauso wie sie es mit uns auch machen, zurückschlagen, wenn man da die Geburtsdaten noch draufschreibt. Vor allen Dingen die Vornamen, ne? Das ist auch wichtig, darf man nicht vergessen. Und der Richter bei uns in der Mietgeschichte, der Florian Hobbeling, war auch kein Richter, der war auch nur Rechtsassessor. Ich Stand sehe, aber als ja. Richter im Geschäftsverteilungsplan, ne? Ich sehe aber keine Seitenzahlen bei dem Handbuch der Justiz. Kommt dann nicht so ein grauer Balken, wo so ein bisschen so ein bisschen durchsichtig und dann irgendwie mit so einem Druckersymbol und so, bei mir kommt das und dann kann ich das runterscrollen. Ja, ich Das müsste. Handbuch selber hat keine Seiten, nee, aber das erscheint dann irgendwie so als durchsichtige Fläche. Ja, ich müsste mal wahrscheinlich hier anders Mit der einstellen. Maus mal in die Mitte und dann kommt was. Da kommt dann so ein Kreuz und dann kommt so ein Balken, da ist dann Als zweites von links erscheint ein Druckersymbol und dann können Sie das auch noch. Ja, ich kenne das. Wahrscheinlich werde ich es vom Ordner aus öffnen müssen. Von der Festplatte aus öffnen, dann kommt das wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, dann müssen wir das eben halt öffnen. Genau. So, jetzt habe ich etwas. Und jetzt kann ich mal gucken. 299 war das. Zwei, wo hier die Seitenzahl erscheint. Was habe ich? Da nicht, ja. In der Mitte, das ist so eingekastelt. Dann kommt ein Schrägstrich. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Seite 348 von 417. Und ganz rechts müssen Sie immer, können Sie mit dem Schieber da so ein bisschen rauf und runter fahren. Aber das müssen wir ganz langsam machen. Jetzt zeige ich Ihnen das dann an. Hauptsache, Sie haben auch den richtigen PDF-Adop-Räder oder wie der heißt. Meiner war nämlich beschädigt, habe ich festgestellt. Den habe ich wieder neu runtergeladen. Haben Sie es? Ja, jetzt habe ich es gefunden durch die Einstellung. Ja, genau. So, 299 ist, habe ich hier Anwendungs-, Anwaltsgerichtshof Sachsen-Anhalt, Anwaltsgerichte. Ja, und dann nochmal von oben nach unten runter. Und dann kriegen Sie das. Ja, aber das kann ich so nicht nachvollziehen. Wie? Also, ich gehe unten. 299 habe ich hier, 417, warum da zwei Zahlen? Achso, von 417. Von 417, ja. Jetzt habe ich hier Schleswig-Holstein, Sachsen und hier heißt es anders. 199, ich guck mal gerade. Ich habe meinen ja noch offen. Ich guck mal schnell. Hoffentlich ist der Akku noch ein. 299 haben sie gesagt. Stand hinter dem Namen Kirsten Reichmann. 299. Ich muss mal gucken hier. Weil das darf man nur ganz langsam machen, weil das so viele Seiten sind. 286. Ich hab's gleich. Jetzt lass ich mal wieder los. Nee, wieder zu viel. Also, NW 299. 299. NW heißt Nordrhein-Westfalen. Mhm. NW. Da stehen die nämlich alle drin. Da stehen sogar die Listen drin, wer da Richter auf Probe ist, ne? Und die brauchen mit ihrer Ausbildung mindestens 5 Jahre, sind die nämlich Rechtsassessor, bevor die Richter werden dürfen. So, da kommt nämlich noch mit dazu. Da brauchen die bloß noch rechnen. Ich bin jetzt auf 78. Ich mache jetzt mal ganz langsam hier, weil sonst habe ich den wieder. Dauert noch einen Moment. Hoffentlich hält mein Akku noch. Weil sonst rufe ich gleich übers normale Telefon an. Ich hab das gleich. 292. Was war das? 299? Ja, NW 299 stand hinter Kirsten Reichmann. Ja, Moment. Reichmann Kirsten, 299, Anwaltsgerichtshof, ich bin schon auf 300, ja, wo ist er denn, 299, und dann kommt Europäische Gerichte, jetzt gucken wir mal, Reichmann Kirsten, 299 kann aber nicht sein. Muss woanders sein. Ich habe mal irgendwo den Namen gelesen, ja. Muss ich mal gucken. Anwaltsgericht habe ich jetzt. Nee, das ist irgendwie falsch. So, ich gucke mal. Reichmann. So, 298, 299. Doch hier. Reichmann Kirsten. NW 299. Steht dort. Ganz unten. Das steht auf der Seite 383. 383, also auch ein Unterschied. Ja, aber die Zahl 299 steht dahinter, danach habe ich gefragt. Mhm. Warum steht da 299 dahinter? Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Ja, dann brauchen Sie auch nicht blättern. Auf jeden Fall habe ich sie hier alle. Aber wie kann ich über Kirsten Reichmann etwas erfahren, wenn ich sie im Namen gefunden habe? Im Namensverzeichnis. Ja, wenn man jetzt irgendwelche Sachen mit den Gerichten zu tun hat, dann kann man sich das nachgucken, was das für Richter sind und ob die überhaupt Richter sind. Ja, wo soll ich das denn sehen? Hä? Wenn ich doch nur einen Namen in meiner Nummer sehe, weiß ich doch nicht mehr. Ja, aber Sie können dann zumindest feststellen, ob der oder diejenige Richter ist oder ob die nur Richter auf Probe sind. Weil da stehen bei den ganzen Gerichten, da stehen dann immer extra noch die Listen, wer Richter auf Probe ist. Müssen wir mal gucken. Mhm. bei jeder Gerichtsbarkeit, Oberlandesgericht haben, Gericht haben, wenn sie die Seiten haben, dann können sie das gucken. Und da stehen, dann sind die Richter und Richterinnen und Staatsanwälte extra nochmal auf Probe aufgelistet. Die finden sie aber auch in der Namensliste. Mit Angabe des zuständigen Landgerichts und des Landes. Aber ist hier dann irgendwo ein Geburtsdatum stehen? Doch, die stehen alle da drei. Ich habe nur einen Namen und dann steht da das Gericht und dann steht da eine kurze Zahl dahinter, zum Beispiel 539, dann kommt der nächste Name. Der steht nicht mehr, ganz unten im Namensverzeichnis. Nee, wenn sie die dann eben bei dem zuständigen Gericht gefunden haben und so, da kommen schon die Namen, natürlich. Aha, da muss man also unter den Gerichten Vor- und Nachnamen und Geburtsdatum. Jetzt sehe ich es ja, da steht ja LG-Bezirk Paderborn. In der Mitte steht dann irgendwie noch ein anderes Datum, ab wann die Richter sind. Also muss man an verschiedenen Teilen des Dokuments gleichzeitig oder mehrmals hintereinander suchen. Ja. Aha. Europäischer Gerichtshof zum Beispiel habe ich hier jetzt mal kurz zufälligerweise die Seite 302. Dann habe ich oben einen Charleston Eleanor, Vereinigtes Königreich, 10.01.06 ist wahrscheinlich da angefangen und 1955 geboren. Da steht natürlich nicht das ganze Datum drauf, aber bei den Deutschen schon. Bei der deutschen Justiz schon. Da steht das drauf. Europäischer Gerichtshof. Da steht auch drauf, wer gerade zur Zeit Präsident ist und so weiter. Bei der Justiz in Detmold ist zum Beispiel der Oberstaatsanwalt Günther Braun. Dann kommt der Ralf Vetter, Stellvertreter. Und die beiden pinkel ich jetzt ans Bein, weil die haben nämlich die Verantwortung für den Laden. Das ist nämlich eine gute Möglichkeit, wenn die Richter nie unterschreiben mit ihren Namen, kann man die ja eigentlich auch nicht greifen. Aber man kann sich die greifen, die dafür verantwortlich sind, nämlich die Dienstherren. Und die Dienstherren sind immer die Übergeordneten. Das heißt, der leitende Oberstaatsanwalt, der Gruppenleiter und wie sie alle heißen. Und den kann man an der Karre fahren. Und den anderen natürlich eben halt mit dem BGB, weil das BGB funktioniert immer noch. Bei den anderen Rechtslagen, die sind ja so unsicher geworden, dass noch nicht mal die Rechtsanwälte wissen, was jetzt noch gültig ist und was nicht. Da muss man sich die Mühe machen, die ganzen Bereinigungsgesetze runterzuladen. Mit den ganzen Paragraphen, mit den ganzen Gesetzen, die da weggefallen sind. Das ist ein Haufen Arbeit. Da sitzen sie mindestens eine Woche dran, bis sie das drin haben. Mindestens. Weil das nämlich wahnsinnig viel ist, was da weggefallen ist. Und zwar handelt es sich um solche Gesetze, die andere Gesetze wieder verletzen, beziehungsweise die Grundrechte verletzen. Und solche Gesetze sind dann nichtig, wenn die andere Gesetze verletzen, wenn die Menschenrechte verletzen und wenn die Grundrechte verletzen. Ja. Also so ein Postrat ist eine Goldgrube. Da könnt ihr den alle an der Karre fahren, wenn dann die Geburtsdaten alle drauf sind. Ja, also wo stehen denn die Daten zum Beispiel über Bielefeld? Wo finde ich Bielefeld auf dem ganzen Textdokument? Bielefeld, da müssen sie eben halt Oberlandesgericht. Bielefeld, das ist dann wieder Oberlandesgerichtsbezirk Hamm. Mhm. OLG Hamm. Und da ist wohl der Bezirk. Oder ja, aber Sie müssen es doch eigentlich auch wissen. Wo ist denn das? Auf welcher Seite? Oh, da kann ich jetzt so schnell nicht gucken. Das finden Sie oben in der Einleitung, ganz oben im Vorwort und in der Einleitung. Da steht das drin. Ah ja, sehe ich gerade. Wenn Sie ganz oben, kommt ja erstmal das Rote. Hier habe ich ja, 293. Und dann müssen Sie von oben nach unten runterfahren. Wenn Sie da so ungefähr eine halbe Stunde mit gearbeitet haben, dann wissen Sie ungefähr, wie das funktioniert. Dann steht der Inhaltsverzeichnis. Bundesgerichtshof, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, die sind da alle aufgelistet. Es gibt aber auch welche mit No-Name, die wollen nicht aufgeführt werden, die wollen unsichtbar bleiben. Dann steht da nämlich NN hinter. Die wollen nicht genannt werden, heißt das dann auf gut Deutsch. Da gibt's auch einige. Die wo im Trüben fischen. Also das stimmt so nicht überein. Die Seitenzahl stimmt mit dem Dokumenten nicht überein. Wahrscheinlich muss man das halbieren, weil es wahrscheinlich doppelte Seiten sind. Ja, Und das sind Doppelseiten. Das sind Doppelseiten. Weil wenn da links da irgendwas kommt, ne, dann geht das auf der nächsten Seite auf, ja. also Und wenn rechts Rückseiten. was kommt, ne, was Und beschrieben ist, dann ja. geht das auf der nächsten Seite, auf der linken Seite weiter. Da muss man aufpassen ein bisschen. Ja. Das muss man aber, ich sag ja, wenn man da so eine halbe Stunde gemacht hat, dann guckt man da so durch. Gerichte des Bundes habe ich hier gerade auf Seite 12. Und das geht dann auf Seite 13 auf der linken Seite weiter. Dann kommt wieder auf der rechten Seite der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Professor Harms Monika, seit dem 1.6.06. Geboren ist die Dame am 29.09.46.